Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab neue Poster heraus, die die von den USA und den feindseligen Kräften fabrizierte Anti-TVRK-Sanktionsresolution völlig zurückweisen und die Armee und Bevölkerung der TVRK zur Generaloffensive des gesamten Volkes aufrütteln. Sie tragen folgende Titel: Das nukleare Schwert von Suze fest in die Hand nehmen und einen großen Aufschwung beim Aufbau des starken sozialistischen Staates herbeiführen. Demonstrieren wir die souveräne Würde und das Ansehen der Atommacht von Suze und der weltberühmten Militärmacht vor aller Welt. Harte Kritik, totale Zurückweisung. Die Antwort Koreas: Das gesamte Territorium der USA befindet sich in der Reichweite unserer Raketen und niemand kann uns im Wege stehen.